بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم الله سبحانه وتعالى بامس مهات سيجن الله زي من هاي البنات شكايد وفيد محمد صلى الله عليه وسلم طيب liebe Geschwister wir wollen heute inshallah ta'ala an der Stelle weitermachen an der wir letztes Mal aufgehört hatten nachdem wir wir haben angefangen zu sprechen über drei Angelegenheiten die ein jeder Muslim wissen muss und auch natürlich umzusetzen hat. Und wir haben gesagt, die erste Angelegenheit ist, ich lese kurz den Text einfach nochmal vor, als kurze Wiederholung vom letzten Unterricht. Und dann machen wir an der Stelle weiter, wo wir stehen geblieben waren. Das heißt, wisse möge Allah dir, mit dir barmherzig sein, dass jeder Muslim und jeder Muslima zur Pflicht befohlen wurde, diese drei Angelegenheiten zu erlernen und danach zu handeln. Das erste, Allah ist es, der uns erschaffen hat und er ist es, der uns versorgt und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Keineswegs, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt. So wie wir zum Pharao einen Gesandten sandten. Der Pharao widersetzte sich aber dem Gesandten. Da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Das war, was wir letztes Mal gesprochen haben. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat. Und wir haben über den Rububiyya-Teil des Tawhid gesprochen. Und wir gehen heute inshallah ta'ala weiter zum zweiten Punkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Und da heißt es, das zweite, Allah hat kein Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Surat al-Jinn, Surat 72, Vers 18. Bleiben wir bei diesem Abschnitt, bei diesem Teil, zweiten Teil. Allah hat kein Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Als wir über den ersten Begriff gesprochen haben, da haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns versorgt, dass er zu uns einen Gesandten entsandt hat und so weiter und so fort. Und wir haben, wie gesagt, über den Rububiyya-Teil gesprochen. Das heißt, dass Allah azza wa jal unser einziger Rabb ist. Wir haben über den Begriff Rabb gesprochen. Er wird normalerweise in deutschen Sprachen mit Herr übersetzt. Aber wir haben gesagt, im Arabischen impliziert dieser Begriff, also beinhaltet dieser Begriff, nicht nur, dass er der Herrscher ist des Universums. Das ist im Arabischen der Begriff Mudabbir. Er ist derjenige, der alles leitet, alles lenkt, subhanahu wa ta'ala. Aber es beinhaltet auch, dass er alles erschaffen hat und dass ihm alles gehört. Und dass er uns versorgt und es neben ihm keinen anderen gibt, der versorgt. So, diese Begriffe alle sind, haben wir zusammengefasst als Taten Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und das ist alles, was fällt unter, das und anderes fällt unter den Begriff Rububiyya. Warum sage ich das und anderes? Weil, wie gesagt, auch das Leben lebendig machen, Leben geben, sterben lassen, gesund machen und so weiter und so fort. All das sind ist Teil der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst dir vorstellen, er regiert und reguliert und lenkt und steuert alles in diesem Universum. Er ist Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Okay. Wenn er, azza wa jal, der Herr ist und der Schöpfer ist, und wir beginnen mit diesem Teil, warum? Weil daraus ergibt sich dieser zweite Teil, den wir jetzt besprechen möchten. Wenn Allah azza wa jal der Herrscher, der uneingeschränkte Herrscher dieses Universums ist und niemand ihm beiseite steht. Das heißt also, es gibt niemanden, der ihm ebenbürtig ist. Es gibt niemanden, der mit ihm dieses Universum lenkt, der ihm dabei hilft, der ihn dabei unterstützt oder ähnliches. Wenn das der Fall ist, dann resultiert daraus, dann schlussfolgern wir daraus automatisch, dass er, subhanahu wa ta'ala, der Anbetung alleine würdig ist. Das heißt also, wenn er der einzige Herrscher ist, also sollten wir auch unser Gesicht nur in seine Richtung wenden. Ja, das heißt, wir sollten uns ihm alleine ergeben, denn wenn wir uns ihm ergeben haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dieser Teil, dieser zweite Teil, der aus der Rububiyya resultiert, nennen wir ihn Uluhiyya. Nennen wir ihn Uluhiyya. Diese Begriffe sind nicht jetzt so entscheidend, dass man sie unbedingt auf Arabisch kennt. Wichtig natürlich ist immer, als Muslim musst du wissen, was dahinter steckt. Aber den Begriff, den musst du kennen, wenn du anderen Leuten etwas beibringen willst, etwas erklären möchtest. Uluhiyya kommt vom gleichen Begriff wie Ilah. Ilah auf Arabisch heißt Gott. Und Uluhiyya ist eben die Göttlichkeit. Ja? Das heißt also, in Bezug auf seine Göttlichkeit, in Bezug auf die Vergötterung Allahs, das heißt in Bezug auf die Anbetung Allahs, in Bezug darauf, dass wir ihm Gottesdienste erweisen, auch in dieser Hinsicht ist er subhanahu wa ta'ala einzigartig und hat keinen Partner beiseite. So, das ist das, der Begriff, der sich hier ergibt. Und er hat das, rahimahullah ta'ala, der Autor hat das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Allah hat keinen Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Beigesellt, jemanden beiseite tun. Ja, ihm einen Partner zur Seite stellen. Was würde das konkret bedeuten? Zu Allah Dua machen und ebenfalls zu jemand anderes Dua machen. Das muss nicht zeitgleich sein, das kann auch hintereinander geschehen. Gemeint ist, dass jemand seine Gottesdienste nicht nur an Allah richtet, sondern auch an andere als Allah subhanahu wa ta'ala. Egal, ob das manchmal geschieht oder ob das oft geschieht, egal, ob das wenige Ibadat sind oder ob es viele Ibadat sind, viele Gottesdienste oder wenige Gottesdienste sind, die man anderen außer Allah widmet, all das, Allah subhanahu wa ta'ala ist damit nicht zufrieden. Allah hat kein Wohlgefallen daran. Und das lesen wir im Koran al-Karim natürlich an zahlreichen Stellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht zufrieden ist. Vielmehr ist es sogar, auf Deutsch sagt man, die Todsünde, das heißt eine ganz schlimme Sünde. Es ist die schlimmste Sünde überhaupt, wenn das Recht Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf den Tawhid verletzt wird. Lesen wir im Koran hierzu. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, in takfuru, also das ist Surat Az-Zumar, Az-Zumar, Surah 39, Vers 7. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig. Das heißt, er braucht euch nicht. Okay? So, wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig. Aber er ist mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden. Er ist mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden. Hier können wir eine schöne Sache ableiten. Oder diese Aya weist uns auf etwas sehr Entscheidendes hin, wenn es um den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala geht. Wir sehen auf der einen Seite, Allah sagt ganz klar, dass er mit dem Schirk, das ist das Gegenteil von Tawhid, Al-Shirk ist eben die Beigesellung Allahs. Das ist genau, das ist auf Deutsch ist zum Beispiel Polytheismus, das ist eine Form von Schirk. Also viel Götterei, oder dass man andere anbetet außer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in der Ayah, dass er damit nicht zufrieden ist. Warum gibt es dann überhaupt? Wenn Allah azza wa jal mit der Sache nicht zufrieden ist, er braucht doch nur zu einer Sache sagen, sei, dann ist sie. Wenn er für eine Sache will, wenn er will, dass eine Sache nicht mehr, dass es sie nicht mehr gibt, braucht er nur sagen, sei, und dann ist sie weg. Wieso gibt es sie dann? Deswegen haben die Gelehrten gesagt, durch Untersuchung der Ayat des Koran Karim und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, verstehen wir, dass wir beim Willen Allah subhanahu wa ta'ala unterscheiden müssen. Es gibt Dinge, die bestimmt Allah, die will Allah, mit denen er zufrieden ist. Und es gibt Dinge, die will Allah, bestimmt Allah, mit denen er aber nicht zufrieden ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Um das ein bisschen klarer zu machen, erklären wir das natürlich immer am Beispiel des Menschen. Weil wir es am Beispiel des Menschen verstehen. Und wenn wir es am Menschen verstehen und das für den Menschen gilt, dann sagen wir, dann ist das für Allah subhanahu wa ta'ala erst recht möglich. Wir sagen nicht, dass alles, was für den Menschen gilt, gilt für Allah subhanahu wa ta'ala. Stimmt nicht. Aber wir sagen, wenn das in Bezug auf den Menschen logisch nachvollziehbar ist, dann ist es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala auch verständlich, sofern er es uns auch mitgeteilt hat. Okay? Zum Beispiel, der Mensch bestimmt eine Sache, die er gerne hat. Also er bestimmt eine Sache und gleichzeitig ist er damit zufrieden. Wie zum Beispiel, er bestimmt, dass er von einem Ort zum anderen Ort umzieht, weil er dort eine bessere Arbeit gefunden hat. Er bestimmt es und er ist auch mit dieser Entscheidung zufrieden. Das ist gar kein Problem. Anderes Beispiel, er bestimmt ebenfalls wieder etwas, zum Beispiel er bestimmt, eine bestimmte Operation durchführen zu lassen an seinem Körper. Er ist aber mit dieser Operation nicht zufrieden. Aber er bestimmt es trotzdem. Ja? Weil der Nutzen darin trotzdem größer ist, als wenn er es nicht machen würde. Ja? Man ist nicht mit einer Sache unbedingt zufrieden, aber der Sinn dahinter, die Weisheit dahinter, erfordert, dass man die Sache trotzdem macht. Weil wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allweise ist. Also das ist ein Versuch der Übersetzung des Begriffs Al-Hakim. Al-Hakim ist der Weise, das heißt derjenige, der alles, was er tut und was er sagt, subhanahu wa ta'ala, alles ist weise. Das heißt, alles hat einen Sinn. Es gibt nichts Sinnloses in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts Sinnloses in den Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts Sinnloses im Koran al-Karim und so weiter und so fort. Es gibt kein Geschöpf, also das unnötig existiert. Gibt's nicht. Deswegen, auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es Dinge gibt, die wir als schlecht bezeichnen oder übel bezeichnen oder Katastrophen bezeichnen und so weiter und so fort, all diese Sachen sind von Allah subhanahu wa ta'ala gewollt und bestimmt. Ob er damit zufrieden ist oder nicht, das ist eine andere Angelegenheit. Das ist eine andere Angelegenheit. Okay? Deswegen, warum ist dieses Thema wichtig zu verstehen? Damit wir verstehen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Iblis erschaffen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle erschaffen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Kufr erschaffen? Warum? Und so weiter und so fort. All diese Dinge sind Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Das heißt, dahinter steckt eine Weisheit. Da steckt eine Weisheit dahinter. Und die Sachen, natürlich die Weisheit hinter jeder Sache ist entweder klar oder nicht klar, aber das ist nicht das Problem. Für uns ist erstmal wichtig zu wissen, hinter jeder Sache steckt eine Weisheit. Heißt, dass er automatisch damit zufrieden ist? Muss nicht sein. Er bestimmt Dinge, denen er zufrieden ist, und er bestimmt Dinge, mit denen er nicht zufrieden ist, aufgrund seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Okay? So. Und das lesen wir hier, also das verstehen wir aus dieser Aya, und die Gelehrten natürlich, sie unterteilen den Willen Allah subhanahu wa ta'ala in zwei Teile. Sie sagen, das ist, was ich gerade gesagt habe, anders ausgedrückt. Sie sagen, das eine ist die sogenannte Irada Shar'iyya, das heißt der gesetzliche Wille, Allah subhanahu wa ta'ala, und das andere ist Irada Kauniyya, das ist der Seinswille oder der universelle Wille oder wie du auch immer es nennen möchtest. Gemeint ist mit dem ersten Irada Shar'iyya, der gesetzliche Wille, gesetzlich, merkst du schon, gesetzlich heißt, tu dies oder tu das nicht. Das heißt, Allah verlangt von dir Dinge. Also davon hängt ab, oder dieser Wille bezieht sich auf die Sachen, mit denen Allah zufrieden ist oder nicht zufrieden ist. Wie zum Beispiel Alkohol, er ist damit nicht zufrieden. Uneheliche Beziehungen, er ist damit nicht zufrieden. Zinsen, er ist damit nicht zufrieden. Raub, Straßenraub, gewaltsame, unrechtmäßige Enteignung, was weiß ich. Er ist damit subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden, deswegen hat es uns verboten. Okay. Es gibt aber hat sie bestimmt. Es gibt sie. Er hat das erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Also gehört das zum Bereich, wie gesagt, dass er es bestimmt hat, gehört zum Bereich, in zweite Kategorie, wie gesagt, sein universeller Wille. Von diesen beiden Dingen, was ist für uns Muslime relevant für unser Leben nach dem Tod, sage ich mal, für unsere Abrechnung? Der gesetzliche Wille. Der gesetzliche Wille. Weil der gesetzliche Wille davon hängt ab, halal und haram. Allah sagt, mach dies oder mach das nicht. Er wird dich nicht danach fragen, warum es Iblis gibt. Das hat er bestimmt. Das geht dich gar nichts an. Okay? Aber er wird dich fragen danach, ob du Iblis gehorcht hast oder nicht gehorcht hast. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Wallahu ta'ala a'lam. Also, haben wir an dieser Stelle ein paar neue Begriffe eingeführt. Dazu gehört Irada Shar'iyya, er gehört Irada Kauniyya und der Begriff Shirk. Der Begriff Shirk. Und bei dem müssen wir noch kurz stehen bleiben. Wir haben gesagt, Shirk bedeutet sprachlich gesehen Beigesellung, Teilhaberei, Vielgötterei, Polytheismus, weil es kommt von Sharaka. Sharaka heißt jemanden zum Teilhaber machen. Ja? Der Sharik ist der Teilhaber. Wenn du zum Beispiel mit einer anderen Person ein Gebäude besitzt, wenn du und eine andere Person, ihr beide seid Eigentümer eines Gebäudes, dann nennt man jeden von euch beiden Sharik des anderen, sprachlich gesehen. Ihr seid beide Sharik des anderen. Jeder Teil dieses Gebäudes gehört jedem von euch. Ist zweigeteilt. Deswegen seid ihr Sharik. Okay? Wenn dem einen die eine Hälfte gehört, dem anderen die andere Hälfte gehört, dann seid ihr keine Sharik. Sharik seid ihr, wenn jeder einzelne Teil dieses Gebäudes, jedes einzelne Molekül zweigeteilt ist. Zwischen dir und dem anderen. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut diese Teilhaberei. In Bezug auf das Reich, damit meine ich das ganze Universum, alles was es gibt und was man sich vorstellen kann, nicht vorstellen kann, es ist Eigentum Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt niemanden, der Anteil hat an diesen Sachen. Niemand. Das, was wir haben, ist eine Art, dass wir etwas eingeschränkt besitzen, uns gehört etwas eingeschränkt, aber sobald wir sterben, geht es an die nächsten Erben weiter. Und Allah Azza wa Jalla hat gesagt, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde. Menschen leben, sterben, leben, sterben, leben, sterben, vererben weiter, irgendwann mal wird der letzte Mensch gelebt haben. Wer erbt dann? Allah erbt alles. Subhanahu wa ta'ala. Okay? Und das ist der Beweis, dass letztendlich am Anfang und am Ende gehört alles Allah Azza wa Jalla. Okay. Was bedeutet Schirk religiös? Schirk religiös bedeutet, dass wir eine der Kategorien des Tauhid verletzen. Schirk religiös bedeutet, dass wir eine der Kategorien des Tauhid verletzen. Was sind die Kategorien des Tauhid? Wir haben sie erwähnt. Zumindest teilweise. Wir haben gesagt, Rububiyya. Wir wollen nur mal erklären, was es ist. Wir haben gesagt, die Uluhiyya, die Göttlichkeit Allahs. Einzigartigkeit in Bezug auf die Anbetung Allahs. Diese zwei Kategorien haben wir erwähnt. Und die dritte Art, wissen wir, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Tawhid Allahs in Bezug auf seine Namen und seine Eigenschaften. Okay? Das wollen wir jetzt nicht ausführlich behandeln, diese Kategorien, aber wir wollen nur sagen, wenn man den Tawhid in einer dieser drei Kategorien verletzt, dann hat man Schirk begangen. Einfachstes Beispiel für die erste Kategorie, Rububiyya. Jemand sagt, es gibt zwei Götter. Oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs. Weil Rabb gibt es nur einen. Beispiel für die zweite, für die Uluhiyya. Jemand betet neben Allah andere an. Beispiel für seine Namen und Eigenschaften. Du gibst einen Namen Allahs einem Menschen. Oder du glaubst daran, dass jemand eine Eigenschaft der Eigenschaften Allahs hat, subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, du sagst, Allah ist wie ein Mensch oder Mensch ist wie Allah oder so etwas. All das wäre Kufr und genauer gesagt eine Form von Schirk und wäre eine Verletzung des Tawhid. Okay? Und natürlich gibt es da jetzt viel darüber zu sprechen, über die einzelnen Gottesdienste, einzelnen Ibadat. Darüber wollen wir auch inshallah ausführlicher sprechen. Aber der Autor geht darauf nicht ein, weil es reicht als Muslim zu wissen, wenn es etwas gibt, was eigentlich nur Allah zusteht, darf ich es keinem anderen geben, außer Allah Azza wa Jal. Das war's. Aber natürlich ist es besser, wenn man Beispiele hat, an denen man diese Sache verdeutlicht. Ich gerade versucht habe, an einfachen Beispielen klar zu machen. Tayyib. Dieser Schirk, die Gelehrten unterscheiden zwischen zwei Arten von Schirk. Also unabhängig davon, dass er zutrifft auf die drei Kategorien, es gibt an sich zwei Arten von Schirk. Einen großen und einen kleinen. Einen großen und einen kleinen. Diese Sache gilt, warum gibt es eine große Form von Schirk und eine kleine Form von Schirk? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns so mitgeteilt hat. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass es große Form von Schirk gibt und kleine Form von Schirk gibt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das selbst gesagt. Was heißt groß und was heißt klein? Unter großem Schirk versteht der Gelehrte, dass es eine Handlung ist, durch die der Muslim, Gott bewahre, seine Religion verlässt. Und durch kleinen Schirk versteht der Gelehrte, dass der Muslim seine Religion dadurch nicht verlässt, aber er hat die schlimmste aller Sünden begangen, die einen nicht aus dem Islam auswerfen. Also wir wissen, es gibt die Sünden, es gibt kleine Sünden und es gibt große Sünden. Und unter den großen Sünden gibt es die größten der großen. Okay? Und diese kleine Form des Schirk gehört zu den größten der großen Formen. Also deswegen sagen manche Gelehrte, der kleine Schirk ist schlimmer als die großen Sünden. Das bedeutet, sie sagen, oben ist der Schirk al-Asrar, der kleine Form von Schirk, und danach die großen Sünden, wie Mord, Zauberei, Zins, dann Alkohol, ja, und die anderen Dinge, die der Prophet Hassan erwähnt hat. Und danach kommen das waren die größten der großen. Dann kommen die großen und dann kommen die kleinen Sünden. Ja, das ist eine Einteilung. Manche Gelehrten haben andere Einteilungen, aber das ist eine sehr vernünftige Einteilung, die abgeleitet ist aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Taban, was ist der Nutzen der Einteilung dieser Angelegenheiten? Der Nutzen ist für einen Muslim, der Nutzen darf nicht sein, erstmal fangen wir mal so an, der Nutzen darf nicht sein, dass er dadurch ableitet, diese Sünde darf ich eher machen, weil sie nicht so schlimm ist wie die andere. Nein, das ist nicht der Sinn der Einteilung der Sündenkategorien. Der Sinn der Einteilung der Sündenkategorien, liebe Geschwister, ist sicherlich nicht, dass man als Muslim eine Sünde leichtfertig begeht. Sondern der Sinn der Einteilung der Sünden ist unter anderem, wenn ein Muslim zum Beispiel vor die Wahl gestellt wird oder in einer Situation ist, wo er einer Sache nicht aus dem Weg kommt, dann macht er die kleinere Sünde statt die große Sünde. Ja, macht er die kleine Sünde statt die große Sünde. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Jemand kommt in die Verlegenheit, in einen Notfall. Und in diesem Notfall muss er etwas machen, was normalerweise verboten ist. Dann was macht er? Er hat mehrere Möglichkeiten, diesem Notfall zu entkommen. Dann er macht die kleinere von beiden Sünden, auch wenn die größere ihn auch erretten könnte, aus der Situation, in der er sich befindet, aber er macht die kleinere von beiden Sünden, statt der großen von beiden Sünden. Also, deswegen diese Einteilung, das ist ein Nutzen der Einteilung, und es gibt sicherlich noch andere Vorteile, die sich aus dieser Einteilung ergeben. Zum Beispiel, wir wissen, dass die kleinen Sünden vergeben werden durch die Gebete, die wir verrichten, die großen Sünden allerdings nicht. Da muss man dafür extra Taube machen und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, wie können wir die kleinen von den großen unterscheiden? Entschuldigung, wie können wir den kleinen Schirk vom großen Schirk unterscheiden. Manche Gelehrte haben gesagt, es gibt dafür unterschiedliche Definitionen. Das ist erstmal der erste Punkt ist, die Gelehrten sind sich nicht darüber einig, was den kleinen Schirk vom großen Schirk unterscheidet, außer in der Hinsicht, dass, wie gesagt, der kleine Schirk, dadurch verlässt man nicht die Gemeinschaft der Muslime, durch den großen Schirk schon. Das ist klar. Das ist der Sinn der Einteilung. Nur die Frage ist jetzt, was konkret fällt denn unter den Begriff kleiner Schirk und was konkret fällt denn unter den Begriff großer Schirk? Manche Gelehrte haben gesagt, kleiner Schirk ist alles, was den Weg zum großen Schirk ebnet. Kleiner Schirk ist alles, was den Weg zum großen Schirk ebnet. Andere haben anders ausgedrückt und gesagt, es sind alle Aussagen und Taten, die zum Schirk führen. Wie zum Beispiel Übertreibung hinsichtlich eines Geschöpfes, wodurch man aber nicht auf die Stufe der Ibadah gestiegen ist. Das heißt also, man hat einen Menschen zum Beispiel verherrlicht, mehr als ihm zusteht, aber man hat ihn nicht so sehr verherrlicht, dass man ihn angebetet hat. Also welche Geschöpfe auch immer, weil es gibt ja nur Allah subhanahu wa ta'ala und die Geschöpfe. Es gibt nur allen, was es gibt nur Allah azza wa jal und die Geschöpfe. Das war's. Der Schöpfer und die Geschöpfe. Das heißt, sobald du ein Geschöpf ehrst, mehr als ihm zusteht, aber du hast ihn nicht so sehr geehrt, dass man von Anbetung spricht, dann hast du kleinen Schirk begangen nach dieser Definition. Zum Beispiel sagt er, dazu gehört das Schwören bei einem anderen außer Allah. Denn wir wissen, man darf als Muslim nur bei Allah schwören. Das gehört zum Tawhid. Nur wenn jemand doch schwören würde bei einem anderen außer Allah und sagt, ich schwöre zum Beispiel beim Propheten. Wir sagen, das ist haram. Gemäß der richtigeren Ansicht darf man auch nicht bei dem Propheten sallam schwören. Und wir sagen, das ist kleiner Schirk. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man schwört, soll man bei Allah schwören. Oder schweigen. Also ist es eine Sache, die gilt nur für Allah azza wa jalla. Aber es ist keine Form des großen Schirk. Also wie gesagt, das Schwören bei dem anderen außer Allah. Und zweites Beispiel sagt er, wenig Augendienerei. Wenig Augendienerei. Was heißt wenig Augendienerei? Augendienerei auf Arabisch, Riya, kommt vom Verb Ra'a, Ra'a heißt sehen. Gemeint ist, dass man eine Ibadah zum Teil deswegen macht, damit andere Leute einen sehen. Damit meint man, damit die anderen Leute mit einem zufrieden sind, damit die Leute einen belohnen. Also mit sehen ist nicht nur das Sehen mit dem Auge gemeint, einfach nur das Sehen, sondern gemeint ist damit, man möchte das Wohlgefallen anderer Menschen bekommen. Sage ich nochmal deutlich, also gemeint ist nicht nur sehen, weil es kann sein, dass du eine Ibadah machst, damit du von den Menschen gesehen wirst und dein Ziel ist es, die Menschen die Sunna dadurch erlernen. Dein Ziel ist es, die Leute dadurch lernen, wie man betet, lernen, wie man Koran liest. Ist doch klar, dass der Koranlehrer, er liest den Koran laut vor, damit er gehört wird. Und der Lehrer betet vor, damit er gesehen wird, wie er gebetet. Aber das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist das Wohlgefallen Allahs. Und das ist eine Möglichkeit, wie er das erlangen kann. Denn wenn die Leute lernen, wie man betet, dann ist sein Wohlgefallen, was er erzielen möchte, ist das Wohlgefallen Allahs und nicht das der Menschen. Okay? Aber es gibt Menschen, Gott bewahre uns und möge unsere Absichten immer reinhalten. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, bei jedem Gebet, bei jeder Ibadah, sollten wir uns daran erinnern, dass wenn wir sagen, Allahu Akbar und anfangen, zum Beispiel unser Salat zu verrichten, dass wir das machen ausschließlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und du sollst nicht in deinem Gebet zum Beispiel besonders konzentriert und still sein, damit andere Leute sagen, MashaAllah, guck mal, wie konzentriert und still er sich in seinem Gebet verhält. Und du sollst auch nicht zum Beispiel deine Stimme verschönern, damit die Leute sagen, MashaAllah, der hat eine schöne Stimme beim Koran lesen. All das wären Formen von Riya, Formen von Augendienerei, Formen von dem kleinen Schirk, Gott bewahre. Und wir sehen, wie gefährlich die Sache ist, denn die Sache kann man nicht sehen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah Azza wa Jal. Und diese Sache ist ein Grund dafür, dass deine gesamte Ibadah ungültig werden kann. Ja? Und deswegen, manche Gelehrte sagen, sobald dieser Riya, diese Augendienerei, ich sage jetzt einfach Riya, ist eine kleine Form von Schirk, wie wir gesagt haben. Wenn diese Riya, diese Augendienerei in dein Herz kommt und du bekämpfst das nicht, das heißt, du lässt das zu, dass sich das in deinem Herz festsetzt, dann haben manche Gelehrte gesagt, ist dein Salah insgesamt ungültig geworden. Und deswegen sei man davor gewarnt. Und natürlich, wie kann man dieser Sache entkommen? Erstens, wenn diese Sache kommt, dann ist es erstmal nur ein Gedanke. Und dieser Gedanke, sobald er kommt und man lässt ihn nicht zu, das heißt, man lässt ihn nicht in sein Herz gelangen, man lässt ihn nicht in sein Herz sich festsetzen, dann stört das einen nicht. Weil diese Gedanken, die können ja vom Shaitan kommen. Er flüstert dir etwas ein, was willst du dagegen tun, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen. Wenn du aber heimgesucht bist durch diese Krankheit, diese Augendienerei-Krankheit, wie kann man das am besten bekämpfen? Mit dem Tawhid, indem du an Allah azza wa jal denkst, in dem Sinne, dass du dir seine Eigenschaften bewusst machst, subhanahu wa ta'ala. Der Mensch, wenn er in seinem Salah ist und es kommt ihm diese Augendienerei ins Herz, dann er macht sich bewusst, vor wem er steht. Und wenn er sich das bewusst macht, dann inshallah ta'ala wird sofort diese Augendienerei aus dem Herzen verschwinden. Tayyib. Machen wir weiter, es gibt ja noch ein paar andere, es gibt noch ein paar andere Definitionen, aber jetzt kommt eine dritte Definition. Warum? Weil das Problem, die Geschwister, dass die ersten beiden Definitionen, die sind angreifbar. Also wenn ich dir sage, kleiner Schirk ist alles, was den Weg zum großen Schirk ebnet, dann ist das keine zufriedenstellende Definition. Warum? Weil die Frage ist jetzt, was das konkret bedeutet. Und die Definition ist ein bisschen schwammig. Und deswegen sind die Gelehrten sich auch nicht über diese Definition einig geworden. Weil diese Definition ist nicht ausschließend. Ihr wisst, eine Definition muss klar und deutlich sein. Und sie muss alles, was nicht darunter fallen soll, ausschließen. Okay? Es muss alles, was nicht unter diesen Begriff Schirk, kleinen Schirk, fallen darf oder soll, darf nicht in dieser Definition vorkommen können. Erst dann ist diese Definition eine gute Definition, eine genaue Definition, eine präzise Definition. Okay? Aber die Frage ist jetzt, was ist denn jetzt alles, was zum großen Schirk führt? Ich meine, das ist doch die Frage. Ist diese Frage hier eigentlich dadurch beantwortet? Nicht wirklich. Die Frage ist nicht wirklich beantwortet. Und deswegen, und auch nicht durch die zweite Definition. Auch nicht durch die zweite Definition. Denn durch die zweite Definition heißt es, dass ein Geschöpf mehr als es verdient verehrt wird, aber nicht so sehr, dass man von Anbetung sprechen kann. Aber das ist ja genau das Problem. Und dann heißt es, wie zum Beispiel, schwören bei jemandem anderes außer Allah und wie wenig Augendienerei. Warum ist jetzt das Schwören bei jemand anderes außer Allah eine Form von kleinen Schirk? Diese Information wissen wir aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und aus den Aussagen der Gelehrten, aber nicht aus der Definition. Und deswegen hilft uns die Definition nicht. Denn jemand könnte sagen, wenn du nicht bei jemand anderes schwören darfst außer Allah, warum ist es dann nicht großer Schirk? Könnte jemand sagen. Wie soll ich denn wissen, dass das nicht zur großen Form des Schirk gehört? Deswegen die Definition hilft uns hier nicht weiter. Und ebenso wenig Augendienerei. Ich habe leider kein Thermometer, an dem ich das messen kann, was viel ist und was wenig ist. Okay? Deswegen praktisch funktioniert das nicht. Deswegen die dritte Definition ist, auch wenn sie verwunderlich ist, aber sie ist inshallah ta'ala, zumindest was ich gesehen habe, die beste Definition. Und sie lautet, dass der kleine Schirk nicht definiert werden kann, sondern man weiß ihn nur durch Beispiele. Wir kennen ihn nur durch Beispiele. Das bedeutet konkret, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam als kleinen Schirk bezeichnet hat, das ist kleiner Schirk. Das, was wir als großen Schirk kennen, weil es eindeutig großer Schirk ist, worüber es keine zwei Meinungen gibt. Yani jemand macht Dua zu über andere außer Allah Azza wa Jal. Das ist eine Form des großen Schirk. Da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Oder zum Beispiel jemand glaubt an zwei Götter, dann das ist großer Schirk. Daran zweifelt niemand. Darüber sind die Gelehrten einig. Okay. Die anderen Dinge, ich sage manche Dinge, weil ich habe ja jetzt nicht alle Beispiele erwähnt, die es diesbezüglich gibt. Andere Dinge, die ebenfalls eine Verletzung des Schirk, des Tauhid darstellen, und wo wir nicht wissen, gehört es zum großen Schirk oder gehört es zum kleinen Schirk. Das heißt, wir wissen das nicht durch Koran und Sunna, dass es groß ist. Und wir wissen nicht durch Koran und Sunna, dass es klein ist. Wir sagen Allahu A'lam. Wir sagen Allahu A'lam. Bis wir wissen, dass es zu einer von den beiden Kategorien gehört. Warum ist das die beste Definition? Ja, weil sie nicht definiert, außer durch die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist Nummer eins. Das heißt, die kann nicht falsch sein. Und zweitens, weil diese erzieht uns noch mehr zur Gottesfurcht. Sodass wir dem Schirk aus dem Weg gehen, sei er groß, sei er klein, sei er winzig, vollkommen egal. Und wir sehen dann nicht eine Tat als nicht so schlimm an. Und nicht, dass jemand kommt und sagt, ja okay, ich habe Riya gemacht, aber das war ja kein großer Schirk. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Muslim den kleinen Schirk unterlässt, als auch den großen Schirk unterlässt und sich von beidem weit entfernt. طيب. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil auch. Und zwar, wir haben gesagt, dass der Schirk allgemein, sehr groß oder klein, kann in eine der drei Kategorien des Tawhid passieren. Weil Tawhid heißt ja, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir an Allah als den einzigen glauben. Hinsichtlich dieser drei Kategorien. So. Also kann man in diese drei Kategorien Fehler machen. Und dann hat man eben Schirk begangen. Ihr wisst, was ich meine. طيب. Diejenige Kategorie, um die es im Koran Karim am meisten geht, ist welche? Die Uluhiyya. Die Göttlichkeit, die Anbetung Allahs, Azza wa Jal. Warum? Weil die Sache dass Allah der einzige, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Rabb ist, dass es keinen Schöpfer gibt außer ihm und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die haben die polytheistischen Araber nicht in Frage gestellt. Und stellen auch die meisten Menschen heutzutage nicht in Frage. Die meisten Menschen heutzutage, sie glauben an Gott als den Schöpfer. Ja, die meisten glauben daran. Deswegen war es nie eine große Debatte. Aber die große Debatte war, was schlussfolgern wir daraus? Schlussfolgern wir daraus, dass wir Allah alleine anbeten? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die einen beten Allah direkt an, die anderen beten Allah über Vermittler an. Über ihre Priester, über ihre Mönche, über ihre Gelehrten, was auch immer. Und so weiter und so fort. Die einen folgen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die anderen beten ihren Propheten an, um zu Allah zu kommen. Und sie werden niemals durch die Anbetung eines Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Okay? Wenn wir jetzt darüber sprechen, müssen wir über den Begriff Ibadah sprechen. Wir wollen jetzt wissen, wenn wir Muslime sein wollen, das bedeutet, wir dürfen die Gottesdienste, arabisch Ibadah, das ist der Begriff, den wir jetzt immer verwenden, weil wir wollen als Muslime immer diese Fachbegriffe auch kennen. Das heißt, wir müssen die Ibadah ausschließlich und allein für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Das bedeutet, zu wissen, oder deswegen müssen wir wissen, was ist denn überhaupt Ibadah? Und das ist das Thema, was uns jetzt inshallah ta'ala für die nächste Zeit ein wenig beschäftigen wird. Ja, auch hier sage ich noch einmal, damit die Geschwister, für die das vielleicht zu viel ist oder kompliziert ist oder so, ach, wenn du dir merkst, dass du deine Gottesdienste wie Beten, wie Fasten, wie Hajj, wie Zakat, ja, wie Dua, wie das Opfern und so weiter und so fort, wenn du dir merkst, dass diese Gottesdienste nur für Allah gemacht werden müssen, das reicht, fertig. Und wenn du mal irgendeine Frage hast, fragst du. Weil das sind ja die wichtigsten Sachen, die ich gerade genannt habe, oder nicht? Das sind auch die Sachen, die am meisten vorkommen. Aber es gibt eben auch andere Gottesdienste, die wir auch wissen sollten, die du vielleicht im Unterbewusstsein weißt. Die du im Unterbewusstsein weißt. Aber wenn man dich konkret danach fragen würde, du kannst das vielleicht nicht richtig ausdrücken. Oder du weißt nicht genau, wie du das jetzt unterscheiden sollst. Ich sage einfach das Beispiel. Jeder von uns weiß, dass die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sache, die ist von einem Muslim verlangt. Hört ihr nicht immer den Prediger sagen, ja, ayyuha alladhina amanu taqullah, wo ihr glaubt, fürchtet Allah, seht euch vor ihm vor. Ja? Die Gottesfurcht oder die Ehrfurcht, al-taqwa, al-khashya, al-khawf, das sind Gottesdienste. Warum sind das Gottesdienste? Allah liebt das oder nicht? Allah hat es von dir verlangt oder nicht? Also es ist eine Art der Annäherung zu Allah Azza wa Jal. Wunderbar. Das heißt, jeder von uns weiß, dass Allah liebt es, dass man sich vor ihn in Acht nimmt. Jeder von uns weiß das. Aber die Frage ist jetzt, Achi, wenn ich dir sage, was meinst du? Hast du Angst vor Allah alleine? Oder hast du auch Angst vor anderen als Allah? Jetzt wird es problematisch. Weil jeder von uns hat Angst vor einer Prüfung, oder nicht? Jeder von uns hat Angst vor einem Löwen. Wenn er neben einem ist, direkt, ja, ohne Käfig. Jeder von uns hat Angst davor, eine schlechte Nachricht mitgeteilt zu bekommen. Okay? Aber jetzt ist die Frage, ist das eine Form von Schirk? Natürlich nicht. Aber wieso ist es keine Form von Schirk? Vielleicht der eine kann das ausdrücken, der andere kann das nicht ausdrücken. Und deswegen wollte ich sagen, viele Dinge sind eigentlich klar. Und wenn man das sagt, dann kommt der Aha-Effekt. Und deswegen, wenn du es nicht erklären kannst, aber du weißt es im Unterbewusstsein, du weißt diese Art Unterscheidung, Alhamdulillah, fertig, das war's. Musst du auch nicht mehr wissen als das. Aber unser Ziel ist, inshallah ta'ala, dass wir auch ein bisschen detaillierter auf solche Sachen eingehen, damit du eben anderen Leuten auch etwas beibringen kannst und nützlich sein kannst. Deswegen kommen wir zurück zum Begriff Ibadah. Der Begriff Ibadah kommt vom arabischen Wort Abada. Und der Begriff Abada hat verschiedene Bedeutungen. Und zu diesen Bedeutungen gehört dienen. Und zu diesen Bedeutungen gehört auch verehren, anbeten, vergöttern, ebnen, befahrbar machen. So. Das sind alles verschiedene sprachliche Bedeutungen. Was uns interessiert aber natürlich die religiöse Bedeutung. Und natürlich gibt es immer einen Zusammenhang zwischen der religiösen und der sprachlichen Bedeutung, ist ja logisch. Sonst hätte man in der Religion nicht diesen Begriff verwendet, sonst hätte man einen anderen Begriff verwendet, ja. Aber wollen wir gucken. Dienen, verehren, anbeten, vergöttern, ebnen, befahrbar machen und so weiter. Gucken wir, was ist die Übereinstimmung? Wir sagen, religiös gesehen kommt es auf den Blickwinkel an. Also, wir haben verschiedene Definitionen von Ibadah, die widersprechen sich aber nicht. Sondern es kommt darauf an, wie schauen wir auf den Begriff. schauen wir auf den Begriff an sich. Das heißt, wir wollen wissen, was ist eine Ibadah an sich? Was macht eine Ibadah aus? Oder betrachten wir alle einzelnen Ibadat und suchen dafür eine gemeinsame Definition? Okay? Also einfach ein Unglück. Ich sag die Definition und dann wird es inshallah ta'ala klarer. Also erstens, wenn wir die Ibadah an sich definieren wollen, dann bedeutet es, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala ergibt und sich vor ihm demütig verhält. Oder man kann auch sagen, dass man sich vor ihm klein macht, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du selbst erniedrigst dich vor Allah azza wa jal durch die Ausführung einer bestimmten Sache, die Allah von dir verlangt hat. Okay? Das ist eine Ibadah an sich. Allah sagt dir subhanahu wa ta'ala, du sollst dich niederwerfen auf dein Gesicht, das Edelste deines Körpers, auf deine Nase, auf deine Stirn, auf deine beiden Handinnenflächen, auf deine beiden Knie und auf deine beiden Fußzehen, besser gesagt, auf die Fußzehen beider Füße. So, das ist eine Art selbst, du erniedrigst dich vor Allah Azza wa Jal, denn das würdest du vor einem Menschen niemals machen. Aber für Allah machst du es. Weil für Allah ist es eine Art Vollkommenheit. Und für Allah Azza wa Jalla ist es eine Art der Annäherung zu Allah Azza wa Jalla. Okay? Aber für einen Menschen ist es eine Art Erniedrigung. Gott bewahre uns vor so etwas. So. Aber hinsichtlich der einzelnen Ibadat, wie können wir die Ibadat da definieren? Da ist der bekannteste Definition, die immer wieder erwähnt wird in den Büchern über Aqida, ist die Definition von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, in dem er sagte, Ibadah ist ein Sammelbegriff für alles, was Allah an sichtbaren und verborgenen Aussagen und Taten liebt und womit er zufrieden ist. Noch einmal, Ibadah, er sagt, ist ein Sammelbegriff für alles, was Allah an sichtbaren und verborgenen Aussagen und Taten liebt und womit er zufrieden ist. طيب. Machen wir Beispiel. Ein Sammelbegriff für alles, was Allah an sichtbaren Dingen liebt. Was liebt Allah an sichtbaren Dingen? Zum Beispiel das Salah. طيب. Verborgenen Taten, das wäre ein sichtbarer. Eine verborgene Tat wäre zum Beispiel die Tat, dass du betest zu Hause. Das eine ist, du betest in der Gemeinschaft, das andere, du betest bei Nacht zu Hause. Du könntest auch sagen, eine verborgene Tat wäre die Taten des Herzens. Richtig? Taten des Herzens. Er sagt Aussagen und Taten. Aussagen, es gibt Aussagen, die kann man hören und es gibt Aussagen, die kann man nicht hören. Das sind zum Beispiel die Gedanken oder das, was dein Herz sagt und so weiter und so fort. Also die Sache ist jetzt einfach, geht ums Verstehen dieser Definition. Er will damit sagen, alles, was Allah Azza wa Jalla liebt und du machst das für Allah, das ist eine Ibadah. Okay? Alles, was Allah liebt und du machst es für Allah, das ist eine Ibadah. Ich sage extra, du machst es für Allah. Warum? Weil, nehmen wir ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, dass du Schulden begleichst. Du hast Schulden gemacht. Es ist deine Pflicht, diese Schulden zu begleichen. Der eine begleicht die Schulden, weil er Angst hat, einen schlechten Ruf zu bekommen. Hat er diese Sache jetzt gemacht für Allah? Nein. Er hat das gemacht, damit er keinen schlechten Ruf bekommt. Wunderbar. Dann ist keine Ibadah gewesen. Dann war es keine Ibadah. Wenn es keine Ibadah war, dann hat er auch keinen Schirk begangen. طيب. Der Nächste begleicht seine Schulden, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er Schulden begleichen muss. Und er macht das im Trachten nach der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Dadurch hat er eine Ibadah gemacht. Dadurch hat er eine Ibadah begangen. Dadurch wird er von Allah Azza wa Jal belohnt. Okay? Das war ein einfaches Beispiel für dieses, oder ein paar Beispiele für diese Definition von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Okay. Aus der Definition erfahren wir eine schöne Sache. Sie lautet, wenn eine Ibadah das ist, was Allah liebt und womit er zufrieden ist, dann wissen wir automatisch, dass eine Ibadah von Allah fest vorgeschrieben ist. Das heißt, du kannst niemals mit deinem Verstand schlussfolgern, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und was er nicht liebt. Geht nicht. Du kannst es nur ableiten aus seinen Worten, subhanahu wa ta'ala. Und du kannst es nur ableiten aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil er der Botschafter Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so fatal und so katastrophal, wenn man etwas Neues in die Religion hinzufügt. Denn jemand, der etwas Neues in die Religion hinzufügt und sich dadurch versucht, Allah zu nähern, er sagt, durch seine Taten, also spricht das nicht unbedingt aus, aber durch seine Taten sprechen folgende Worte, Allah liebt diese Tat, deswegen mache ich sie für ihn. Und er lügt dabei über Allah Azza wa Jal. Weil woher weißt du, dass Allah diese Tat liebt? Er wird dir sagen, mein Verstand. Wir sagen, Achi, seit wann ist der Verstand Quelle der Religion? Und seit wann ist der Verstand eine gesetzgebende, seit wann hat der Verstand eine gesetzgebende Wirkung? Der Verstand macht keine Gesetze. Der Verstand versteht die Gesetze Allahs Azza wa Jalla und leitet davon Gesetze ab. Ja? Aber der Verstand macht keine Gesetze. Weil wenn der Verstand Gesetze macht, dann hast du dich auf die Stufe Allahs gestellt. Richtig? طيب. Und deswegen, liebe Geschwister, sind Ibadah alle Tawqifi. Sag mal auf Arabisch. Tawqifi heißt fest vorgeschrieben. Du kannst sie nur wissen, indem du sie weißt durch die Offenbarung. Andere Möglichkeit gibt es nicht, zu wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und was er nicht liebt. Dann machen wir noch diesen zweiten Teil. Wir werden natürlich noch einmal auf die Definition von Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala zurückkehren im nächsten Unterricht inshallah ta'ala und unterscheiden beim zwischen den Begriffen Ibadah und Ta'a. Zwischen den Begriffen Ibadah und Ta'a. Ibadah ist, haben wir gesagt, Gottesdienst. Ta'a ist Gehorsam. Ta'a ist Gehorsam. Das heißt also, wir werden diese beiden Begriffe voneinander versuchen zu unterscheiden. Was ist der Unterschied zwischen einer Gehorsam, zwischen Gehorsam und was ist der Unterschied zwischen Ibadah? Und wenn wir das verstanden haben, wird uns vieles klarer werden, weil wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel das Begleichen von Schulden, das Einhalten von Versprechen und so weiter und so fort. طيب. Inshallah ta'ala hört man mich jetzt wieder. Machen wir nur den letzten Punkt noch, inshallah ta'ala, liebe Geschwister. Der letzte Satz war, kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Also es ging um, Allah hat keinen Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Das heißt also, die Auswahl dieser Worte ist, die Auswahl der Beispiele ist gut. Er hätte auch sagen können, keine Ameise und kein Vogel. Nur das ist ja keine Sache, die bei uns großen Wert hat, ja. Und deswegen wissen wir, aus der Welt des Sichtbaren sind das Wertvollste sind die Propheten. Und aus der Welt des Unsichtbaren, das Wertvollste, was wir kennen, das Edelste der Diener Allahs, sind die Engel. Okay? Und deswegen sagt er, du darfst weder neben Allah einen Propheten anbeten, noch neben Allah einen Engel anbeten. Darüber können wir ausführlich lange sprechen, aber die Gefahr natürlich in Bezug auf die Propheten ist, dass das schon geschehen ist. In Bezug auf die Christen, sie haben das mit Jesus gemacht, a.s.w. In Bezug auf die Engel, das ist die politistischen Araber, sie haben das gemacht. Sie haben gesagt, die Engel sind Töchter Allahs. Ja? Und manche Leute denken, weil die Engel eben Aufgaben haben von Allah im Universum, sie haben Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel die Aufgabe, den Regen, die Regenwolken zu transportieren und ähnliches. Manche denken, dass sie deswegen diese Engel anbeten dürfen und sie darum bitten dürfen, dass sie eben den Regen senden sollen und so weiter und so fort. Sie haben auch vergessen, dass diese Engel nur in der Anweisung Allah subhanahu wa ta'ala arbeiten. Also wenn Allah ihnen sagt, sie machen. Wenn Allah ihnen sagt, machen sie. Also bringt es nichts, den Engel was zu bitten, dann bittest Allah lieber direkt und er urteilt dann, ob er dem Engel etwas befiehlt oder nicht. Also das ist nur, das denke ich, die Sache ist klar. Er sagt, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören durch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Niemanden. Und niemanden bedeutet, absolut niemanden. Weder einen Propheten, noch einen Engel, noch einen Gelehrten, noch irgendetwas anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.